2. Hören Sie und sprechen Sie die fehlende Rolle im Dialog. Lesen Sie die Rolle im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Guten Morgen, Paul. Ach, Paul, mir geht's heute nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Hals tut mir auch weh. Nein, bitte. Ich bleibe einfach zu Hause. Dann geht's mir wieder besser.